Elif Media präsentiert. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد Ich bin Muslim. Es ist der Kampf zwischen Iman und Kufr. Ich bin Muslim. Jihad ist ein Fardain. Pflicht für Allah subhanahu wa ta'ala setzt die Maßstäbe. Ich bin Muslim. Wir kämpfen für La ilaha illallah. Subhanallah. Bekenne deine Seite. Bist du ein Heuchler oder ein Muslim? Subhanallah. Es gibt keine Alternative zu meinen Geschwister. Wacht endlich auf aus diesem widerlichen Rausch. Ich bin Muslim. Sag Alhamdulillah. Ich bin Muslim. Sag Alhamdulillah. Eure Aufgabe ist der Jihad fi sabilillah. Seite an Seite. Meine Geschwister, wacht endlich auf aus diesem widerlichen Rausch. Leiste deinen Beitrag mit deinem Besitz und deiner eigenen Person. Subhanallah. Im Islam mit Würde zu leben, brauchen wir die Scharia. Für die Scharia brauchen wir einen islamischen Staat. Für einen islamischen Staat brauchen wir Dschihad fi sabilillah. Ein Sterben im Kampf gegen den Kufr, vor den Toren des Paradieses. Halte fest am Dschihad, denn er ist das Mönchtum des Islam. Es ist der Kampf zwischen Iman und Kufr. Es ist der Kampf zwischen Iman und Kufr. Es ist der Kampf zwischen Iman und Kufr. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine wertvollen Geschwister im Islam. Allah subhanahu wa ta'ala hat das gewaltige Universum erschaffen, welches ein leichtes für ihn ist, jedoch unseren begrenzten Verstand übersteigt. In diesem Universum hat er Galaxien erschaffen. In den Galaxien hat er Sonnensysteme erschaffen. In unserem Sonnensystem hat er die Erde erschaffen. Auf der Erde hat er, subhanahu wa ta'ala, Lebewesen erschaffen. Unter allen Lebewesen hat Allah, subhanahu wa ta'ala, den Menschen bevorzugt. Unter den Menschen hat Allah, subhanahu wa ta'ala, die Muslime bevorzugt. Unter den Muslimen hat Allah, subhanahu wa ta'ala, die Wahrhaftigen bevorzugt. Und unter den Wahrhaftigen hat Allah, subhanahu wa ta'ala, die Propheten, alayhim salam, bevorzugt. Unter den Propheten, alayhim salam, hat Allah subhanahu wa ta'ala 5 bevorzugt. Und unter diesen 5 hat Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bevorzugt. Mit dieser Botschaft möchte ich dem besten Beispiel, dem besten Menschen und dem besten Geschöpf aller Zeiten folgen. Dem letzten Gesandten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: Ya ayyuhan nabiy harridil mu'minin ala al-qital. O Prophet, sporne die Gläubigen zum Kampf an. Al-Anfal 65. O Muslim, pass gut auf, was ich dir zu sagen habe. Folgst du wirklich Koran und Sunna, oder gibst du nur an, so zu tun? Wenn du wahrhaftig bist, so kann dies, was ich dir zu sagen habe, dein Leben verändern. Es waren wenige Beweise, die ausschlaggebend waren, um mein Leben zu verändern. Dies, weil sie eindeutig und klar wie die Sonne waren. Alles weitere, was ich danach aus Koran und Sunna erworben habe, hat dieses nur ergänzt und voll und ganz bestätigt. Es ist nicht nur die Menge an Ayat und Ahadith, welches Wissen ausmachen. Ausschlaggebend ist das richtige Verständnis. Deutlich wird dies an einem einfachen Beispiel. Imam Ahmed kannte 800.000 Ahadith auswendig. Isnad, Metten, Einstufung und alles, was dazugehört. Er hatte ein Wissen, welches uns erstaunen lässt. Kein Sahaba kannte so viele Ahadith. Jedoch kann keiner leugnen, dass die Sahaba wissender waren. Dies, weil sie ein tieferes Verständnis hatten. Sie haben die Ahadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört. Sie haben die Sunna erlebt. Sie haben die Sunna mit ihren eigenen Augen gesehen. Sie waren teilweise Grund für Offenbarungen. Wenige Worte aus dem gesegneten Mund des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben ihnen mehr gesagt als vielleicht alle Bänder von Bukhari an uns. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das richtige Verständnis in der Religion geben. Ein weiteres Beispiel: Wir kennen alle diesen wunderschönen Hadith im Bukhari vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er zu Omar ibn Khattab radiallahu an spricht, da dieser weint aufgrund dem bescheidenen Leben des besten Menschen aller Zeiten. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm geraten: Sei in dieser Dunya wie ein Reisender, der kurz unter einem Baum rastet. Wer versteht diesen Hadith heutzutage besser als ein Mujahid? Hier verkürzen Brüder ihre Gebete seit Jahren, weil sie nicht wissen, ob ihre Decke morgen aus Wolle ist oder der kalte Sternenhimmel. Wer entsagt der Dunya eher, irgendwelche satten Sufis in warmen Häusern oder ein Mujahid, dessen einziger Besitz ein Sturmgewehr, seine Waffenweste und ein afghanisches Tuch ist, welches er als Decke, Schal, Unterlage, Gebetsteppich und Mantel benutzt? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Hatte fest am Dschihad, denn er ist das Mönchtum des Islam. Das ist ein Hadith Sahih, berichtet bei Imam Ahmed. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein richtiges Verständnis in der Religion geben. Die Umma befindet sich heutzutage in Erniedrigung. Wir haben keinen islamischen Staat. Alle ehemaligen islamischen Länder sind ausnahmslos besetzt. Wir können unsere Religion nicht leben. Wer sagt, dass er seine Religion, den Islam, in Deutschland leben kann, in einem System, welches seine Kinder in den Kufr zieht, seine Frau als Unterdrückte und ihn als Barbaren und Feind ansieht, ist ein Lügner oder eine Person mit einer sehr, sehr verzerrten Wahrnehmung. Uns fehlt die Scharia, uns fehlt Hukmullah, genau wie die Luft zum Atmen. Der Grund für diese Erniedrigung ist deutlich, vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorhergesagt. Wenn ihr am Handel mit Aina teilnehmt und den Schwänzen der Kühe folgt, zufrieden mit euch selbst in der Landwirtschaft seid und den Dschihad fi sabilillah verlasst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala Erniedrigung über euch kommen lassen und diese Erniedrigung nicht von euch nehmen, bis ihr zu eurer Religion zurückkehrt. Sahih bei Abu Dawud. Die Gelehrten sagen zu diesem Hadith, dass mit bis ihr zu eurer Religion zurückkehrt, bis ihr zum Dschihad zurückkehrt gemeint ist. Der Grund für unser Problem und die Lösung dafür ist in einem Hadith. Alhamdulillah. Auch hat sich folgende Aussage vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bewahrheitet. Die Nationen werden sich um euch sammeln, wie die Hungernden sich um einen Teller sammeln. Also sagten wir, die Sahaba radiallahu anhum, O Gesandter Allahs, wird es sein, weil wir zahlenmäßig unterlegen sind? Er sallallahu alaihi wasallam antwortete, zu jenen Tagen werdet ihr viele an Anzahl sein, aber ihr werdet wie der Schaum auf der Meeresoberfläche sein und Allah subhanahu wa ta'ala wird Angst und Furcht aus den Herzen eurer Feinde entfernen und er wird Al-Wahan, die Schwäche, in eure Herzen setzen. Also sagten wir, und was ist Al-Wahan? Er sallallahu alaihi wasallam sagte, Liebe zu dieser Welt und Abscheu zum Tod, überliefert bei Abu Dawud Sahih. Bei Imam Ahmed geht der Wortlaut, eure Abscheu zum Qital, Kampf. Die Nationen haben sich versammelt. Über 45 Kufr-Staaten sind in Afghanistan eingedrungen, um gegen den Islam zu kämpfen. Siehst du nicht, dass sich dieser Hadith bewahrheitet hat? Sich zu verteidigen, wenn man angegriffen wird, ist das Selbstverständlichste, was es gibt. Sogar Tiere machen das. Tiere, die keinen Akel haben. Sie können nicht vorausdenken wie Menschen. Wer den Dschihad leugnet, hat somit nicht einmal den Verstand eines Tieres. Wir sehen heute klar und deutlich die Angriffe der Kuffar auf den Islam, auch wenn ihre Medien es zu verschleiern versuchen. Die widerliche Aggression der Kuffar sollte uns nicht wundern, denn der Erhabene, subhanahu wa ta'ala, spricht: وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Und sie werden nicht eher aufhören, euch zu bekämpfen, als bis sie euch von eurem Glauben abtrünnig gemacht haben, wenn sie es vermögen. Surah Baqarah 217. Es gibt keine Alternative zum Dschihad, seid ihr dessen bewusst. Jeglicher Dialog ist sinnlos, seit die Kuffar über die muslimischen Länder hergefallen sind. Du bist Muslim. Sei deiner islamischen Identität bewusst. Sag Alhamdulillah, ich bin Muslim. Allah hat mir somit die beste Gabe, die überhaupt auf der Welt existiert, gegeben. Allah hat mir unter all diesen Menschen die Rechtleitung gegeben, wo doch die meisten Menschen dreckige Kuffar sind. Sei deswegen wirklich glücklich und stolz. Wir Muslime müssen stolz auf unseren Dien in allen seinen Bereichen sein. Und dies schließt selbstverständlich den Dschihad auch mit ein. Der Dschihad ist der Gipfel des Islam, egal ob die Feinde der muslimischen Nation von außen oder innen dagegen sind oder nicht. Das Wort Dschihad kommt im Koran über 30 Mal vor und das Wort Qital, Kampf, kommt über 90 Mal im Buch Allahs vor. Wir müssen uns für nichts in dieser Religion rechtfertigen, denn Allah SWT sagt: Mit dir werden weder die Juden noch die Christen zufrieden sein, bis du ihrem Bekenntnis gefolgt bist. Sura Baqarah 120. Der Dschihad ist eine Ibadah, eine gottesdienstliche Handlung, eine Tat, die Allah subhanahu wa ta'ala gefällt. Das Kämpfen ist uns im Koran im gleichen Wortlaut vorgeschrieben wie das Fasten im Ramadan. Vorgeschrieben ist euch das Fasten. Sura Baqarah 183. Vorgeschrieben ist euch Qital. Sura Baqarah 216. Wieso macht man also einen Unterschied zwischen diesen beiden Pflichten? Woher nimmt man sich dieses Recht? Nur Allah subhanahu wa ta'ala setzt die Maßstäbe. Der Dschihad wurde den Menschen sogar vor dem Fasten anbefohlen. Der Dschihad wurde 13 Jahre nach der ersten Offenbarung anbefohlen und das Fasten erst 2 Jahre später. Achten wir genau auf die Aye, die gerade erwähnt wurde. Vorgeschrieben ist euch zu kämpfen, obwohl es euch zuwider ist. Aber vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut für euch ist. Und vielleicht ist euch etwas lieb, während es schlecht für euch ist. Allah weiß, aber ihr wisst nicht. Sura Baqarah 216. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, obwohl es euch zuwider ist. Und genau deswegen versuchen viele Menschen Ausreden zu finden, weil eben das Kämpfen den Menschen zuwider ist. Dennoch darf man sich nicht täuschen lassen mit Ausflüchten wie dem Begriff Dschihad und Nefs oder damit, dass man zu wenig Ilm hätte oder dass der Dschihad unbedingt an einen Emir gebunden ist oder dass der Feind zu stark sei. Dass der Feind stark ist, ist kein Problem, denn Allah SWT sagt, ihr werdet zu Leuten gerufen, die eine starke Gewalt besitzen, gegen die ihr kämpfen sollt. Surah Al-Fath, Ayah 16. Wenn jemand sagt, dass der Feind zu stark sei, dann sagt zu ihm, diejenigen, zu denen die Menschen sagten, die Menschen haben sich bereits gegen euch versammelt, darum fürchtet sie. Doch dann mehrte das nur ihren Glauben und sie sagten, unser Genüge ist Allah und wie trefflich ist der Sachwalter. Surah Ali Imran 173. Zu der Sache des Dschihad und Nefs, die einzige Überlieferung, in der Dschihad und Nefs erwähnt wird, ist mindestens daif. Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, sagt, dass dieser sogar vollkommen erfunden ist, da er den grundlegenden Prinzipien des Islams widerspricht. Und Muslim, lass dich nicht täuschen vom Täuscher, von falschen Predigern, welche die Jugend dieser Umma in die Irre rufen. Die Beweise für Qital sind zahlreich und deutlich. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer immer stirbt, ohne auf dem Wege Allahs gekämpft zu haben oder nicht die Absicht hatte zu kämpfen, der stirbt auf einen Zweck der Heuchelei. Überliefert bei Muslim. Mit Ijma der Gelehrten ist mit dem Wort Dschihad im Babu Dschihad der Hadithbücher Qital gemeint. Das heißt, Dschihad bedeutet Kampf. Zu der Ausrede, dass man zu wenig Wissen habe, sollte man eine Begebenheit aus der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam betrachten. Mekka wurde erobert am 20. des Monats Ramadan. Wunderbare Sahaba wie Abu Sufyan und Ikrimah radiallahu anhum und andere nahmen daraufhin den Islam an. Schon nach 16 Tagen, also am 6. Tag des Monats Shawwal, war die Schlacht von Hunayn. Diese Mushrikun, welche den Islam angenommen hatten, waren davor tief im Dalal. Denn auch ihre Väter waren Mushrikun und schon ihre Großväter waren Mushrikun und dennoch sind sie in den Kampf gezogen. Wie viel Helm kann man sich denn schon in 16 Tagen aneignen, wenn man zuvor im tiefsten Schirk und Dalal war? Und was ist mit jener Überlieferung, wo ein Sahabi gleich nach seiner Shahada beim Propheten a.s.w. in die Reihen der Kuffar stürmt? Und frag dich selbst, wenn man deine Familie vor deiner Haustür abschlachtet, sitzt du oben im Zimmer und liest ein Buch oder gehst du runter, um sie zu verteidigen? Zu der Zeit von Salahuddin al-Ayyubi, als sich die Kuffar wieder versammelt hatten, um Jerusalem zu überfallen, haben die Gelehrten, nachdem sie ausgerückt waren, dem Feind den Rücken gekehrt. Dies jedoch nicht aus Angst, sondern weil sie der Ansicht waren, dass Salahuddin es gegen die große Anzahl der Kreuzritter nicht schaffen könnte. Doch die Kuffar wurden, dank der Gunst Allahs ta'ala, vernichtet, genau wie heutzutage. Somit ist Wissen allein also keine Garantie für den Erfolg. Gibt es denn überhaupt eine bessere Schule als den Dschihad? Wo hat man mehr Vertrauen auf Allahs ta'ala als auf dem Schlachtfeld? Wo ist man aufrichtiger in seinen Bittgebeten als auf dem Schlachtfeld? Und wo hat man mehr Hingabe zu Allah subhanahu wa ta'ala als im Dschihad? Außerdem hat Allah subhanahu wa ta'ala auch auf seine Schlachtfelder Leute des Wissens kommen lassen, sodass man sich auch oder gerade hier Ilm aneignen kann. Wir leben in keiner Zeit, in der das Streben nach Wissen mehr Priorität hat als der Dschihad. Jedes Zeitalter der Ummah benötigt besondere Fertigkeiten. Wenn man beispielsweise betrachtet, wann die gewaltigen Ulama des Fiqh gelebt haben, so ist dies eine bestimmte Epoche der Ummah. Diese Madhahib entwickelten sich zu der Zeit der Tabi'in und hatten ihren Höhepunkt 300 Jahre nach der Hijra. Danach war die Zeit der Hadith-Wissenschaften gekommen. Es kristallisierten sich gewaltige Gelehrte des Hadith heraus. Die Qutb al-Sitta wurden alle außer An-Nasai bis 450 nach Hijra zusammengetragen. Ist nicht klar und deutlich erkennbar, dass wir heute in der Epoche leben, in der der Dschihad fi sabilillah jene Fertigkeit ist, welche am notwendigsten für diese Ummah ist? Um den Islam mit Würde zu leben, brauchen wir die Scharia. Für die Scharia brauchen wir einen islamischen Staat. Für einen islamischen Staat brauchen wir Dschihad fi sabilillah. Zur nächsten Ausrede. Dschihad ist nicht zwingend an einen Emir gebunden, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Und Mohammed ist doch nur ein Gesandter, vor dem schon Gesandte vorübergegangen sind. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr euch dann auf den Fersen umkehren? Und wer sich auf den Fersen umkehrt, wird Allah keinerlei Schaden zufügen. Aber Allah wird es den Dankbaren vergelten. Surah Ali Imran 144. Als in Uhud das Gerücht verbreitet wurde, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefallen sei, kämpften die Sahaba entschlossen weiter. Nur die Leute mit Nifaq in ihren Herzen wussten nicht, was zu tun war. Hieran erkennen wir, dass obwohl man gedacht hatte, dass der beste Emir aller Zeiten Mohammed sallallahu alaihi wasallam gefallen war, dennoch die Muslime weitergekämpft haben. Weil diese nämlich wussten, dass der Dschihad Pflicht ist. Somit erkennen wir, dass ein Emir ein wichtiger Bestandteil des Dschihads, jedoch keine zwingende Notwendigkeit ist. Mich verwundert eine Sache sehr. Subhanallah. Wie kann man sagen, dass man den Salaf folgt und dabei den Dschihad fi sabilillah vernachlässigen? Das Leben des Salaf war geprägt vom Dschihad. Zu jener Zeit wurden die größten Gebiete für die Ummah erobert und sogar Weltmächte vernichtet. Der Dschihad war Alltag. Kinder wie Abdullah ibn Zubayr radiallahu an wurden mit dem Schwert an der Hand erzogen. Als Omar ibn Khattab radiallahu an mitbekam, dass die Sahaba Land in Jordanien kultivierten, welches sie durch Ghanima erworben hatten, wartete er ab, bis die Zeit der Ernte kam und brannte dann alles bis auf den Grund nieder. Als die Sahaba sich deshalb beschwerten, sagte Omar ibn Khattab radiallahu an, dies ist die Aufgabe der Ahl al-Kitab und eure Aufgabe ist der Dschihad fi sabilillah. Wie kann man also sagen, dass man dem Weg des Salaf folgt und dabei den Dschihad fi sabilillah fernbleiben? Wie kann man so widersprüchlich sein, so widersprüchlich in seinem Manhaj? وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Was ist mit euch, dass ihr nicht auf Allahs Weg, und zwar für die Unterdrückten unter den Männern, Frauen und Kindern kämpft? Surah Nisa 75. O Muslim, was ist mit dir? Allahs Vater hat uns die Frauen als Amana gegeben. Es sind deine Schwester und deine Mütter, die vergewaltigt werden. Deine Brüder, die gefoltert werden. Bekenne deine Seite. Bist du ein Heuchler oder ein Muslim? وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. Wenn aber eine eindeutige Sura herabgesandt wird und darin der Dschihad vorgeschrieben wird, siehst du diejenigen, in deren Herzen Krankheit bzw. Heuchelei ist, die dich anschauen wie einer schaut, der im Sterben ohnmächtig wird. Surah Muhammad, Ayat 20. Ja, ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillahi ittaqaltum ila al-ard. Und die ihr glaubt, was ist mit euch? Dass wenn zu euch gesagt wird, rückt aus auf Allahs Weg, ihr euch schwer zur Erde sinken lasst. Sura Tauba, Ayah 38. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Was euch am Tag traf, da die beiden Heere aufeinander trafen, so geschah das mit Allahs Erlaubnis, damit er die Gläubigen kennt und damit er diejenigen kennt, die heucheln, zu denen gesagt wurde, kommt her und kämpft auf Allahs Weg oder wehrt ab. Worauf sie sagten, wenn wir zu kämpfen wüssten, würden wir euch wahrlich folgen. Sie waren an jedem Tag dem Unglauben näher als dem Glauben. Sie sagen mit ihren Mündern, was nicht in ihren Herzen ist. Doch Allah weiß sehr wohl, was sie verbergen. Surah Ali Imran 166, 67. Willst du denn nicht zu den Wahrhaftigen gehören? إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Wahrlich, die Gläubigen sind nur jene, die an Allah und seinen Gesandten glauben und dann nicht im Glauben zweifeln und in ihrem Besitz und ihrem eigenen Leben für Allahs Sache Dschihad verrichten. Das sind die Wahrhaftigen. Surah Hujurat 15. Wir leben in einer so kranken Zeit, dass es Leute gibt, welche sich zwar Muslime nennen und trotzdem gegen den Dschihad sprechen. Der Gelehrte Ibn Hazm, Rahimullah, sagte, die größte Sünde nach dem Schirk ist das Abhalten vom Dschihad. Der Dschihad trennt klar zwischen dem Glauben und der Heuchelei. Oder meint ihr etwa, dass ihr in den Paradiesgarten eingehen werdet, noch ehe Allah diejenigen von euch kennt, die unter euch sich für seine Sache abmühen und die Standhaften kennt? Surah Ali Imran 142. Der Dschihad braucht uns nicht. Dass der Sieg Allahs kommen wird, ist Haq, mit oder ohne uns. Aber wie sonst, ohne Dschihad wollen wir Yawm al-Qiyamah vor Allah stehen. Wir brauchen den Dschihad, um mit dem Propheten, den Wahrhaftigen und den Shuhada zu sehen. Propheten wurden getötet für diese Religion und haben auf dem Wege des Dschihad Blut verloren. Suleiman a.s. hat Dschihad gemacht, Dawud a.s. hat Dschihad gemacht, Musa a.s. hat Dschihad gemacht, Prophet Muhammad s.a.w. war der beste Mujahid aller Zeiten. Isa a.s. wird vom Himmel herabsteigen und Dschihad machen. Die Engel aus dem dritten Himmel unterstützen die Muslime im Dschihad. In Uhud kämpften Jibril und Mikael a.s. in Form weiß gekleideter Männer. Siehe, mein Bruder, was für edle Diener Allahs diese Ibadah verrichten. Willst du nicht zu ihnen gehören? Der beste Mensch aller Zeiten, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Wange ist aufgerissen und sein Zahn rausgeschlagen worden. Mein Bruder, was denkst du, was wir leisten müssen für die Zufriedenheit Allahs, wenn selbst das beste Geschöpf auf der Erde, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auf dem Wege Allahs geblutet hat? Mein Bruder, die Zeichen der Endzeit sind sehr deutlich und werden immer klarer. Die Gebiete, in der sich die Dschihad-Fronten entwickelt haben, wurden sehr genau vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorhergesagt. Die Nationen des Kufrs haben sich versammelt und auf den Seiten der Mujahideen sind Kämpfer aus aller Welt. Nationalitäten und Ursprünge sind bedeutungslos. Es ist der Kampf zwischen Iman und Kufr. Jeder Muslim, der diese Botschaft hört, muss sich mit Yaqim bewusst sein, dass er zum Widerstand gegen den Kufr gehört. In diesem Zustand der Umma ist der Dschihad fi sabilillah fard ein, Pflicht für jeden einzelnen Muslim, auch für dich. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. O die ihr glaubt, leistet Allah und dem Gesandten Folge, wenn er euch zu dem aufruft, was euch Leben gibt. Surah Al-Anfal 24. Die Mufassirun sagen, mit was euch Leben gibt, ist Dschihad gemeint. Darum lasst uns Folge leisten, Seite an Seite. Dem Tod können wir nicht entrinnen, jedoch können wir nach der Schahada streben. Mein Bruder, denke darüber nach, wo du sterben willst. Einen einfachen, unbedeutenden Tod im Westen oder ein Sterben im Kampf gegen den Kufr, vor den Toren des Paradieses. ein Sterben, welches sich sogar der Prophet sallallahu alaihi wasallam gewünscht hat, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala ihn ausgezeichnet hat wie keinen anderen Menschen. Die Shahada bringt gewaltige Belohnungen mit sich. Keine Angst am Tag der Auferstehung, an dem gewaltigsten Tag aller Tage, an dem selbst Kinder weiße Haare bekommen und die Hölle herangezogen wird. Keine Strafe im Grab, Recht für Fürsprache und viele weitere gewaltige Belohnungen. Darum bemühe dich und leiste deinen Beitrag. Leiste deinen Beitrag mit deinem Besitz und deiner eigenen Person. Allah SWT erwähnt diese Wortwahl 11-mal im Koran. Davon kommt 10-mal das Wort Besitz an erster Stelle. Spende, was du nur kannst, auf dem Wege Allahs. Der Islam ist kein bloßes Lippenbekenntnis. Wir kämpfen für La ilaha illallah. Dies ist, was du und ich jeden Tag bezeugen. Nur wegen La ilaha illallah sind wir alle erschaffen worden. Verstehst du? Du musst uns Mujahideen mit allen Mitteln unterstützen. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Muslim unterdrückt wird und man diesem nicht hilft, obwohl man die Möglichkeit dazu hat, so wird man am Tage der Auferstehung unterdrückt. Überliefert bei Imam Ahmed. Wer sagt, dass heutzutage in dieser globalen Welt nicht die Möglichkeit gegeben ist, den Muslimen zu helfen, dieser ist ein Lügner, welcher weit weg von jeglicher Wahrhaftigkeit ist. Der Prophet, alaihi salatu wassalam, sagte Bukhari, gewöhnlich findest du die Gläubigen in ihrer Barmherzigkeit, Zuneigung und Mitleid zueinander wie ein Körper. Wenn ein Teil davon leidet, reagiert der ganze Körper mit Schlaflosigkeit und Fieber. Diese Schlaflosigkeit hier deutet auf die Sorge und das Mitgefühl des Körpers für den leidenden Teil hin. Das Wort Fieber deutet hier darauf hin, dass der gesamte Körper leidet und versucht, diesen zu heilen. Heutzutage scheint es, dass dieser Körper schläft, denn er ist berauscht. Wie kann ein Körper handeln, wenn dessen Kopf und Verstand betäubt ist? Berauscht von der Propaganda und den Lügen der Kuffar. Die Soldaten Allahs, die Mujahideen, werden Terroristen genannt. Der Dschihad wird Terror genannt. Diese Kuffar nennen in ihren Zulm im Irak Operation Iraqi Freedom. Und die Verbrecher in Afghanistan werden Friedenstruppen genannt. Meine Geschwister, wacht endlich auf aus diesem widerlichen Rausch. Wie kann man den Kuffar, wie kann man diesen Kuffar glauben, wo sie doch widerwärtige Lügner sind? Ihre größte Lüge ist ihre Verleugnung des Tauhid und der daraus folgende Polytheismus. Mein Bruder, unterscheide dich von den Juden, welche zu Musa a.s. sagten, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. Geh doch du und dein Herr hin und kämpft. Wir werden hier sitzen bleiben. Er, also Musa a.s., sagte, mein Herr, ich habe ja nur Macht über mich selbst und meinen Bruder. Darum unterscheide uns von dem Volk der Frevler. Surah Al-Maida, Ayat 24 und 25. Auch sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Sagt, wenn eure Väter, eure Söhne, eure Brüder, eure Gattinnen und eure Sippenmitglieder Besitz, den ihr erworben habt, Handel, dessen Niedergang ihr fürchtet und Wohnungen, an denen ihr Gefallen findet, euch lieber sind als Allah und sein Gesandter und der Dschihad auf seinem Weg, dann wartet ab, bis Allah mit seiner Anordnung kommt. Allah leitet das Volk der Freveler nicht recht. Surah Taube, Ayat 24. Wie viele Ayat brauchst du noch, welche die Leute, die vom Dschihad fernbleiben, mit Frevel und Heuchelei kennzeichnen? Dies sind Allahs Worte, höre und gehorche. Die Beweise, die ich nannte, sind nicht einmal ein Bruchteil der Beweise für den Dschihad fi sabilillah. Alle zu nennen, übersteigt bei weitem meine Grenzen. Meine Geschwister, bewahrt diese wunderbare Religion für Allah subhanahu wa ta'ala. Meine Geschwister, fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala und schließt euch uns an. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم يا من له العزة والجلال يا من له القدرة هو الكمال يا من هو الكبير المتعال نسألك اللهم عزا وتمكينا ونصرا للمجاهدين في سبيلك اللهم كن لهم ومعهم اللهم انصرهم وقوهم اللهم سدد رأيهم وصوب سهامهم واجمع كلمتهم وأصلح اللهم قلوبهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأضعف شوكتهم واقذف الرعب في قلوبهم اللهم إن نواصينا بيديك وأمورا ترجع إليك وأحوالنا لا تخفى عليك إليك يرفع بكرنا وحزننا وشكايتنا إليك اللهم إليك اللهم نشكو ظلم الظالمين وفتوة الفاجرين وتسلط الخونة المجرمين اللهم إليك نشكو ظلم النصارى الحاقدين اللهم طال ليل الظالمين اللهم طال ليل الظالمين اللهم طال ليل الظالمين وامتد عداء الملحدين وأينعت رؤوس المجرمين اللهم فسلط لهم وعليهم يدا من الحق حاصدة ترفع بها ذلنا وتعيد لنا عزنا وتسقط بها عدونا اللهم اللهم عليك بماطن الظلم والإلحاد اللهم عليك بماطن الظلم والإلحاد اللهم عليك بأمريكا ماطن الكفر والفساد اللهم عليك بأمريكا ماطن الكفر والفساد اللهم أنت بهم عليم أفسدوا في أرضك وقتلوا عبادك وأهانوا دينك اللهم أنت بهم عليم وعليهم قدير اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم سلط عليهم ريح عاد وصيحة ثمود وطوفان قوم نوح